größte Sicherheit für die Zukunft des Deutschen Reichs liegt allerdings nicht in der Durchsetzung dieser oder jener Friedensgebiete. Sie ist allein dann gegeben, wenn die innere Einigkeit, welche durch die von außen uns drohende Gefahr hergestellt worden ist, auch nach deren Beseitigung fortdauert. Am 1. August sind es 2 Jahre gewesen, dass der Kaiser das Wort gesprochen hat, in den bevorstehenden Kampfe, denn es in meinem Volk keine Partei mehr, es gibt unter uns nur noch Deutsche. Die Aufgabe, die gestellt war, war zu groß, als dass sie mit den Klassen, die bisher maßgebend gewesen waren, gelöst werden konnte. Und da diese Klassen zu schwach waren, suchte es der Kaiser mit der Nation. Mit der Zuversicht, dass die Nation die Aufgabe lösen werde, sind wir ins Feld gezogen. Das ganze deutsche Volk ist unser Schlachtruf gewesen. Er hat uns stark gemacht und mit ihm haben wir bisher gesiegt und nur mit ihm werden wir weiter siegen. Der Reichskanzler aber, der uns das Versprechen gegeben hat, dass auch nach Wiederkehr des Friedens jene Ungleichheit in der Behandlung der Parteien, die unser inneres politisches Leben so lange vergiftet hat, aufhören soll, hat uns damit ein Kriegsziel gesteckt, das alle übrigen Kriegsziele weit überstrahlt. Er hat uns die Aussicht eröffnet auf einen besseren und edleren Tag, der unserem Volk in Zukunft aufgehen soll, auf eine Zukunft, in der auch die breite Masse des Volks Anteil haben soll an den Früchten des Siegs, der ja recht eigentlich ein Sieg des Volkes sein wird. Gelingt es, dieses Ziel zu erreichen, so wird es aller Opfer wert sein, die das deutsche Volk in diese Krise gebracht hat und bringt. Und wird dem deutschen Volk dieser Siegespreis, so wird es keinen Feind mehr geben, der ihm widersteht. Unser wertvollstes Kriegsziel ist die innere Einigung des deutschen Volkes und die damit gegebene Behauptung unseres Vaterlands gegenüber jedweder Übermacht.